Das Staatliche Amt für Briefmarkenemission gab einen kleinen Briefmarkenbogen über den 8. Kongress der Kinderorganisation Koreas heraus. Im oberen Teil des Bogens sind die Worte 8. Kongress der Kinderorganisation Koreas und 6. Juni Juche 106 2017 zu lesen. In der Mitte gibt es eine Briefmarke mit dem Bild von Kim Jong-un, der unter den Teilnehmern des 8. Kongresses der Kinderorganisation Koreas ist. Ferner erschien auch ein Kleinbogen mit den Bildern vom Abzeichen und dem roten Halstuch, Symbol der Kinderorganisation Koreas, und den Sonnenblumen. Dieser stellt die glücklichen Mitglieder der Kinderorganisation dar, die in der Obhut der Partei der Arbeit Koreas hervorragend aufwachsen.